Vater, ich danke dir für den Abend, ich danke dir für den Gottesdienst und ich bitte einfach um deine Gegenwart. Father, I want to thank you for this evening and this service and I pray for your presence. Und dass du unsere Herzen öffnest. That will open our hearts. Und dass du einfach sprichst. And that you will speak. Amen. Amen. Magst du Helden? You like heroes? Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung für heute Abend. That's a good basis for tonight. Also es gibt ja unterschiedliche Kategorien von Helden. There are different categories of heroes. Filmhelden fallen mir immer zuerst ein. The movie heroes I think of first. Ich finde Bruce Willis ziemlich cool. Bruce Willis is a cool guy. Aber auch gibt auch andere, ja. James Bond. James Bond. Ja, die Streitfrage werden wir heute Abend nicht klären. Which James Bond we won't Obwohl argue es klar about, ist. But actually it's clear. Es gibt auch politische Helden. There are political heroes. Es werden immer weniger, habe ich den Eindruck. There are fewer these days. Also Obama sieht auch schon ziemlich angekratzt aus. Obama's image is already Und low. In Österreich habe ich festgestellt, man braucht man eigentlich nur eine Eigenschaft, um als Held durchzugehen. In Austria, you need only one characteristic to be a hero. Du musst Skifahren können. You need to be able to ski. Die Bibel erzählt auch von Helden. The Bible talks about heroes. Und ich glaube, die sind wichtig, weil sie Vorbilder für uns sein können. And I think that's important because they can be examples for us. Und ich habe gedacht, ich möchte heute mal über einen dieser Helden sprechen. And tonight I want to speak about one of those heroes. Und habe gedacht, wenn schon, denn schon. Let's aim high. Das habe ich jetzt schon übersetzt, okay. Wenn dann über einen richtig großen Held. A great hero. So ziemlich der größte Held, der mir eingefallen ist. Maybe the biggest hero I was able to think about. Der King. The King. David. David. Er war König von Israel, wie ihr wisst. He was the king of Israel, as you know. Von 1008 bis 965 vor Christus. 1008 to 965. 965 before Christ. Ja. Und er war das große Vorbild eigentlich von allen Königen, die nach ihm gekommen sind. And he was the greatest example for all the kings following him. Wenn du schaust in die Bücher Könige und Chronik, if you read the books Kings and Chronicles, wirst du immer finden, am Ende von jeder Lebensgeschichte von einem König, at the end of the life stories of the different kings, wird er gemessen an David. He's measured against David. Ja, und das heißt dann, er gefiel Gott, so wie sein Vater David. Edith says he pleased God as his father David. Aber viel öfter steht dann, er gefiel Gott nicht. But more often it says he displeased God. Und so glaube ich, ist es ganz interessant, sich ein bisschen mit ihm zu beschäftigen. So it's very interesting to study him. Sein Leben füllt ungefähr, ich glaube insgesamt 5 Bücher in der Bibel. His life, 5 books of the Bible speak about him. Ich hoffe, er hat ein bisschen Zeit mitgebracht. I hope you have enough time. Naja, ich werde nur 4 Episoden aus seinem Leben rausgreifen. I'll speak about 4 episodes. Und wir fangen einfach mal beim Beginn an. So we start in the beginning. Und ich lese ein paar Verse aus 1. Samuel 16. I'll read a few verses from 1 Samuel 16. Das war damals so, Saul war noch König von Israel. Back then Saul was king of Israel. Gott wollte einen neuen König, weil Saul ihm nicht gefiel. God wanted a new king because he displeased God. Und jetzt schickt er den Samuel, den großen Propheten, zu einer Familie. So he sent Samuel, the great prophet, to a family. Und sagt ihm, einer von den Söhnen von der Familie wird der neue König. It says one of your sons will be the new king. Und so kommt Samuel zu dem Isai. And so Samuel walks up to Isai. Als Isai mit seinen Söhnen zum Opfermahl kam. As Isai was offering with his sons. Fiel Samuels Blick auf Eliab und er dachte, Samuel looked at Eliab and thought, das ist ganz gewiss der, den der Herr ausgewählt hat. I'm sure this is the one God had chosen. Doch der Herr sagte zu Samuel, but he said to Samuel, lass dich nicht davon beeindrucken, don't be impressed by this, dass er groß und stattlich ist. That he's tall and good looking. Er ist nicht der Erwählte. He's not the chosen one. Ich urteile anders als die Menschen. I judge differently than men. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Man sees what's before his eyes, I look at the heart. Isai rief Abinadab. Isai called Abinadab. Und führte ihn Samuel vor. And brought him to Samuel. Auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. But the Lord hadn't chosen him either. Dann kommt noch einer, dann kommen noch 7 Söhne. And another 7 come. Und keinen von diesen hat der Herr auserwählt. But none of them the Lord chose. Dann fragt er den Isai, sind das alle deine Söhne? So he asks Isai, are these all of your sons? Da fällt dem Isai was ein. And Isai starts thinking. Ah, da gibt's noch einen draußen, der Jüngste, ja, der ist noch bei den Schafen. I have one more son, he's the youngest and he's with the sheep. Lass ihn holen, sagt Samuel, wir fangen nicht ohne ihn an. So get him, we won't start the meal without him. Und Isai schickte seinen Boten und David kam. Isai sent for him and he came. Der Junge war schön und kräftig und hatte klare Augen. He was good looking and strong and had clear eyes. Die Elberfelder Übersetzung übersetzt hier, er war gut aussehend und rötlich. Elberfelder says he was good looking and reddish. Und wie ihr von Pastor Rob wisst, die Elberfelder Übersetzung hat immer recht. And as you know, Elberfelder is always right. Okay, let's go. Er ist es, salbe ihn. He's the one, anoint him. Da goss Samuel Öl aus seinem Horn über ihn und salbte ihn zum König vor den Augen seiner Brüder. And Samuel poured oil on his head and he was anointed before the eyes of his brothers. Und in diesem Augenblick nahm der Geist Gottes Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. And the Spirit of Lord came upon him and didn't leave him. Ich habe das mal überschrieben mit Gott sieht dein Potenzial. My heading is God sees your potential. Gott sieht dein Potenzial. Das heißt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. God sees your potential. Humans see what is in front of their eyes. Aber ich sehe ins Herz, sagt But Gott. I look at the heart. Schaut euch den David an, wie er da in Bethlehem bei den Schafen sitzt. So look at David as he was sitting with the sheep in Bethlehem. Er war ein Hirtenjunge. He was a shepherd's boy. Teenager. A teenager. Und noch nicht einmal sein Vater kommt auf die Idee, dass aus dem mal was werden könnte. And not even his father is thinking that he could amount up to something. Eigentlich schade, ja, dass gerade nicht einmal der Vater an ihn glaubt. It's disappointing that not even the father is believing in him. Und er sagt, auf Hebräisch heißt er Hakatan. In Hebrew it says Hakatan. Das heißt der Jüngste. That man means, kann auch, ja, aber man kann auch übersetzen der Unwichtige. The youngest, but that also can mean the least important. Das ist offenbar das, wie David gesehen wurde von seiner Familie. So that's the way the family looked on David. Und gerade den sucht sich Gott raus. But this is the one the Lord chose. Er sucht eine Person, die nach seinem Herzen ist. He chose him because he was according to his heart. Das gilt auch für dich. And the same is true for you. Gott sieht, was in dir steckt. God sees what's inside of you. Er sieht dein Potenzial. He sees your potential. Er sieht dein Herz. He sees your heart. Er sieht nicht nur, wer du bist. He doesn't look at only who you are. Oder wer du glaubst, der du bist. Or who you think you are. Sondern er sieht, was er aus dir machen möchte. But he sees what he wants you to become. Ich hatte mal einen Gitarrenschüler. Once had a guitar student. Er war ein großer Metal-Fan. He loved heavy metal. Und er war auch in der Jugendgruppe, die ich damals geleitet habe. And he was in the youth group I was leading. Und immer wenn wir dann dort waren, hat er irgendwie seine Gitarre ausgepackt. When we were there, he took his guitar. Und hat herumgejammt. He was jamming. Und ehrlich gesagt, er ist allen nur auf die Nerven gegangen. Ja. And everybody was annoyed. Ja, immer an seiner Gitarre und konnte noch nicht so richtig spielen. He actually couldn't play. Er hat im November die Präsentation seiner ersten CD. And in November his first CD is coming out. Und das finde ich ziemlich cool. And that's pretty cool. Und er ist auch einer von den tragenden Mitarbeitern in der Jugendarbeit dort geworden. And he is one of the leaders in the youth group. Gott sieht unser Potenzial. God sees our potential. Auch wenn du es vielleicht gerade nicht siehst. Maybe you don't see it at the moment. Vielleicht verstecken wir uns auch oft nur hinter unseren vermeintlichen Schwächen. But maybe sometimes we're hiding behind our mistakes. Unsere weaknesses. Unsere Unwichtigkeit. Our unimportance. Unsere Kleinheit. Being small. Vielleicht Minderwertigkeitsgefühlen. Maybe low self-esteem. Ist nicht unüblich. Der Jeremia hat gesagt, ich bin zu jung. Jeremiah said, I'm too young. Abraham hat gesagt, ich bin zu alt. Abraham said, I'm too old. Mose hat gesagt, ich kann nicht reden. Moses said, I can't speak. Und als Gott es nicht gelten lassen wollte, hat er gemeint, naja, aber überhaupt, sowieso und überhaupt sucht er einen anderen. But then, so ungefähr, as he was arguing, he said, well, look for somebody else. Das habe ich gestern Abend Gott auch mal gesagt zwischendurch, aber so das, that what I was telling God dazu. Yesterday evening. Für Gott ist das aber kein Hindernis, Menschen zu gebrauchen. But God, there's no hindrance for him to use us. Die Frage ist nur, bin ich bereit, mich gebrauchen zu lassen? The only question is, am I ready to be used? Erlaube ich ihm, dass er mein Potenzial nützt? Do I allow him to use my potential? Eine zweite Geschichte. A second story. Eine der beeindruckendsten Eigenschaften von David ist, glaube ich, sein Mut. One of the most impressing characteristics of David is his courage. Courage, ja. Genau. David gegen Goliath, ja, die Geschichte. David fighting against Goliath. Ist ja legendär, ja. It's legendary. Ist quasi sprichwörtlich für Mut, ja? Der Kleine gegen den Großen. That's the story representing courage, the little guy against the giant. Und die Frage ist jetzt, wenn wir was lernen wollen von David, was ist das Geheimnis dahinter, hinter seinem Mut? So what is the secret behind his courage? Warum wird er zum Held? Why is he then turning into a hero? Sind Superkräfte im Spiel? Does he have super power? Zaubertrank? Is he drinking some secret stuff? Kung Fu vielleicht? Kung Fu? Wir schauen uns das mal an. Ich mache es ganz kurz, weil die Geschichte ist ja sehr bekannt. Shortly, because the story is well known. Also Israel ist im Krieg mit den Philistern. So Israel is fighting against the Philistians. Philistians, I think. These guys. The bad guys. The bad guys, right. Und sie stehen sich gegenüber, ein Tal zwischen ihnen. So they're opposite of each other and there's a valley in the middle. Und statt dass sie gegeneinander kämpfen, kommt der Goliath heraus, ein Riese, furchterregender Typ. Instead of fighting against each other, Goliath steps forth, he's a giant. Und er kommt raus und sagt, schickt mir einen Mann, der gegen mich kämpft. He says, just send me one person to fight against. Einen Mann. One person. Was seid ihr für Feiglinge? You're cowards. Und es geht die ganze Zeit so dahin und er macht sich lustig and über Israel. And he's making fun about Israel. Macht sich lustig über Gott. About their God. Und das macht er nicht nur einmal. And not only once. Das macht er am nächsten Tag wieder. The next day. Das macht er am nächsten Tag wieder. And the next day. 40 Tage lang. 40 days. Was ist die Reaktion der Israeliten? So what's the reaction of the Israelites? Panik. They're in panic. Knieschlottern, Angst. They're scared. Keiner kommt auf die Idee, dass er das vielleicht machen könnte. Nobody is even thinking about fighting against him. Nicht einmal Saul, von dem es gesagt ist, er war einen Kopf größer als alle anderen. Not even Saul, who was one, he was taller than everybody. Jetzt kommt David, der kleine Hirtenjunge. So David is coming, the small shepherd boy. Er ist eigentlich nur dafür da, um Vorräte zu bringen für seine Brüder. Actually, he had only come to bring food for his brothers. Und er hört den Goliath. And he hears Goliath. Wie ist seine Reaktion? What's his reaction? Zorn. He's angry. Er wird richtig zornig. He's really angry. Wie kann es sein, dass dieser Kerl da draußen Gott verhöhnt? How is it possible that this guy is mocking God? Und noch schlimmer, warum tut keiner was dagegen? And why is nobody doing anything against it? Ja, und schließlich, wir kennen die Geschichte. So we know the story. Landet er am Schlachtfeld mit Goliath. So he's fighting against him. Wirft ihm den Stein an die Stirn und die Sache ist erledigt. And the stone hits him on the head and it's over. Aber warum macht er das? But why is he doing that? Und nicht irgendein anderer? And not somebody else. Ein ausgebildeterer Krieger. Somebody who was trained. Wir lesen in Vers 45 sein Geheimnis. In verse 45 we read about his secret. In 1. Samuel 17. 1 Samuel 17. Du trittst gegen mich an. You're fighting against me. Mit Säbelspieß und Schwert, sagt with David. With your sword and your shield. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn. But I'm coming in the name of the Lord. Mit dem Beistand des Herrschers der Welt. The King of the whole earth is behind me. Des Gottes, dem das Heer Israels folgt. The God whom the people of Israel are following. Und den du verhöhnt hast. And you have mocked him. Sein Geheimnis ist ganz einfach. His secret is very simple. Es ist Vertrauen. It's trust. Er kommt nicht allein. He's not alone. Er hat Gott an seiner Seite. God is at his side. Er vertraut Gott. He's trusting God. Nicht auf seine eigene Stärke, er vertraut auf Gott. Not his own strength, he's trusting God. Und das hat System bei David, ja? Der macht das immer so. And he always does it like that. Später, als er schon als großer Kriegsheld gefeiert wird. And later, when he was celebrated as a great victor and hero. Die Leute haben Lieder über ihn gesungen, haben gesungen, Saul hat tausend erschlagen, David hat 10.000 erschlagen. They were singing songs about him and said, Saul killed 1,000, David 10,000. Wow. Nicht ohne, ja? That's not er war bad. Ein Held. He was a hero. Und trotzdem, als er auf der Flucht ist vor Saul, but then when he was running from Saul, schreibt er folgenden Psalm, der uns sicher irgendwie bekannt ist. In the Psalms he wrote, Herr, mein Fels, meine Burg. Lord, my refuge, my fortress. Mein Retter, mein Gott. My savior, my God. Mein Hort, auf den ich traue, mein Schild. God in whom I trust, my shield. Und der Berg meines Heils und mein Schutz. Mount of my healing and my shelter. Ja. Gott ist meine feste Burg. Gott ist meine Zuversicht. God is my rock, he's my castle. I trust in him. Okay, soweit, so gut. Ich soll also mehr vertrauen. Good this far, so I need to trust more. Aber wie funktioniert das? But how does that work? Mehr Vertrauen. Trust more. Mehr Vertrauen. Trust okay. more. Ich glaube, Vertrauen ist etwas, was langsam wächst. Trust is something that really grows slowly. Denk an eine ganz normale Freundschaft, wenn du jemanden kennenlernst. Think about a friendship, you get to know somebody. Am Anfang kannst du nicht vertrauen, weil du kennst ihn nicht. In the beginning you can't trust the person because you don't know them. Dann erlebst du irgendwas zusammen. Then you have experiences together. Und dann merkst du, okay, in der Situation, da konnte ich mich echt auf ihn verlassen. You realize in this situation I could really count on this person. Und dein Vertrauen beginnt zu wachsen. And so your trust starts growing. Und es geht immer so weiter. Und genauso ist es im Glauben, in der Beziehung zu Gott. And the same is true for our relationship with God. Vertrauen wächst durch die Beziehung mit Gott. Trust grows through the relationship. Und du fängst nicht an, von heute auf morgen einen Goliath zu bekämpfen, sage ich jetzt mal. And not from one day to the other you'll start fighting against a Goliath. Das war bei David auch nicht so. David wasn't like that either. Er war zuerst ein Hirtenjunge. He was a shepherd's boy. Und hat auf die Schafe aufgepasst und dort gelernt zu kämpfen. He was just watching the sheep and there he learned to fight. Gegen Bären und Löwen. Against bears and lions. Nächster Schritt war der Riese. Ja, er wusste, Gott hat mir geholfen bei den Bären und Löwen. Jetzt kann ich gegen Goliath kämpfen. The next step was the giant. He knew God helped me with the animals and now I can fight against Goliath. Der nächste Schritt, als er König wird, er kämpft gegen ganze Nationen, um Israel zu beschützen. The next step, when he was a king, he was able to fight against nations. Das ist langsam gewachsen. That was a growing process. Okay, zugegeben, David hat nicht ganz klein angefangen. So I have to admit, he didn't start out totally small. Das heißt, er hat den Löwen an der Mähne gepackt und mit den bloßen Händen getötet. He took the lion at his beard or whatever. Wie viele haben das schon mal probiert? Who has tried that before? Ah, ja, bitte, kannst du das mal erzählen? Das würde mich interessieren. Okay, du kannst vielleicht mit einer Katze anfangen. You can start with a cat, maybe. Mutig war er jedenfalls. He was brave. Im Ernst, also Vertrauen wächst Schritt für Schritt und die Frage ist, für dich vielleicht ganz konkret diese Woche. Trust grows step by step and the question for you for this week. Wo gibt es irgendeine kleine Sache, wo du sagst, okay, da will ich jetzt einmal bewusst Gott vertrauen in dieser Woche? What is a small area in your life where you could think, well, in this area I will trust God this week? Überleg dir da was. Think about it. Ich zähle euch noch eine kleine Geschichte. A short story. Ich war ja zeitlang Jugendpastor in einer Kirche in Oberösterreich. Leading a youth group in Upper Austria in a small church. Und wir haben ein Jugendmissionsprojekt gehabt. We had a missions project for the youth. Reach Out heißt es. Reach Out. Und wir haben da auch ein bisschen Geld gebraucht, weil wir ein Konzert veranstaltet haben. And we needed money because we were hosting a concert. Und an einem Abend kommt derjenige, der für unsere Finanzen verantwortlich ist, zu mir. And one evening the guy comes to me who was responsible for the finances. Und er sagt mir, uns fehlen ungefähr 800 Euro, die Spenden haben nicht gereicht. And he says we're lacking 800 euros, the offering wasn't enough. Wir haben das den Jugendlichen gesagt am Abend. We told this to the youth. Und wir haben zusammen gebetet. And we prayed together. Einfach gebetet, dass Gott uns mit dem Geld versorgt. Wir machen das für ihn. We prayed that God would supply because we were doing this for him. Am nächsten Morgen haben wir Jugendgottesdienst gefeiert. The next morning we were celebrating our youth service. Und da wird auch immer Geld eingesammelt. So we were taking an offering. Und normalerweise, das ist evangelische Kirche, die Leute zahlen Kirchensteuer und glauben nicht, dass sie da wirklich was eingeben müssen. Was a Protestant church, so people were paying, obligated to pay and didn't think they needed to. Und so haben wir normalerweise bei einem Jugendgottesdienst ungefähr vielleicht 60 Euro eingenommen. So usually at a youth service 60 euros came in. Nach dem Gottesdienst kommt eine Mitarbeiterin zu mir gelaufen. After the service, a worker comes to me. Ganz aufgeregt. Very excited. Christian, ich muss dir mal das Geld geben. Christian, here, I have to give you this money. Schau mal, was da drin ist. Check out how much it is. Und da war ein Schein drin, den hatte ich vorher noch nie gesehen. There was a bill in there, I'd never seen it before. Er war so zusammengerollt. It was rolled together. Der war so lila oder so. So purple. Ja, 500 Euro. 500 euros. Und wir haben das ausgepackt und ich habe den Schein aufgerollt und es waren eigentlich zwei Scheine. So unfolded and actually were two bills. Also wir hatten ungefähr 1100 Euro in der Kollekte am Sonntag. So we had 1100 euros in the offering. Können wir glauben, keiner, der das miterlebt hat, der am Abend vorher gebetet hat, dass Gott was macht? Could we believe that that it would happen when we prayed that evening before? Können wir glauben, dass keiner von den Leuten, die dabei waren, das kalt gelassen hat, das nicht verändert hat. Do we believe, did that change? Did it leave people us unaffected? Yeah. Did the people change? Wir sind einfach gewachsen im Vertrauen. So our trust grew. Wo kannst du so einen Vertrauensschritt machen? So where can you do this step of faith? Vielleicht in einer finanziellen Situation. Maybe you have a financial situation. Im Beruf. In your work. Vielleicht hast du eine Prüfung im Studium. Maybe an exam. Irgendwas in der Familie. In the family. Okay, David war auch Musiker. David was a musician. Das ist mir besonders wichtig. That's aber ich mache es trotzdem kurz. Er war der größte biblische Liederdichter. He was the greatest biblical composer. Die meisten Psalmen sind von ihm. Most of the psalms he wrote. Und er ist durch seine Musik eigentlich an den Königshof gekommen. Er hat den Saul besänftigt. And through his music, actually, he came to Saul. He played to soothe him. Man könnte jetzt viel dazu sagen. Ich möchte einen Punkt herausgreifen. There's one point I want to pick out. Und der heißt: Gib dein Bestes für Gott. And that is, give your best for God. Wenn es um Worship geht, um Anbetung geht, gib dein Bestes für Gott. When it comes to worship and praising God, give him your best. Das hat David gemacht. Wenn es um Anbetung gegangen ist, um den Gottesdienst, dann war das Beste gerade gut genug. That was what David did when it came to worshiping the Lord. The best was good enough. Und zwar in zweierlei Hinsichten. In two meanings. Das erste, er gab sein Bestes, egal was andere denken. He gave his best. He wasn't thinking about what other people were thinking. Als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht worden when ist. When the ark came to Jerusalem, war David so begeistert von Gott, dass er vor dem Ding hergetanzt ist. David was so excited about God that he was dancing in front of the ark. In einem Priesterschurz. In a priestly also, garment. Ja, so Unterwäsche oder so. Auf jeden Fall. Underwear or something. Hat er da ziemlich wild rumgetanzt. So he was dancing kind of wildly. Seine Frau fand das unpassend. And his wife was actually upset about it. Und sie sagt dann, als er nach Hause kommt, and she says, when he came home, heute hat der König von Israel aber Ehre eingelegt. today that the king of Israel was really up and going. Vor den Frauen seiner Dienerinnen hat er sich entblößt, wie das nur das niedrigste Gesindel tut. And in front of the eyes of his maids he was just half naked, as only the lower people would be doing. Was sagt David dazu? What is David's response? Zur Ehre des Herrn habe ich es getan. I did it for the glory of the Lord. Und ich will es auch künftig zu seiner Ehre tun. And in the future I will do the same. Und mich noch tiefer erniedrigen als diesmal. And humble myself even more. Ja, David war es komplett wurscht. So David was really, he didn't care. Sich mal zum Affen zu machen für Gott, ist okay. To embarrass himself for the Lord. Es war nicht, ja, weil er irgendwie komisch war, sondern einfach aus Begeisterung für Gott. It's not because he was strange, but he was so excited about God. Er war verrückt nach Gott, ja. He was crazy about God. Und das Zweite, wo er sein Bestes gegeben hat, the second thing where he gave his best, er ließ es sich was kosten. He really spent money. Er hat großen Wert darauf gelegt, dass auf die Musik als ein Teil des Gottesdienstes dort. He really put the emphasis on the music as part of the worship service. Er hat 4000 Leviten angestellt. He had like 4000 Levites. Die nur für Musik zuständig waren. They were just doing the music. Nicht immer alle gleichzeitig, ja. Not all at the same time. Aber es gab zum Beispiel bei der Einweihung des Tempels, ich habe mal nachgelesen, das ist interessant. When the temple was inaugurated, da war David schon tot, aber es war alles nach seinem Plan. David was already dead, but it was according to his will. Da gab es 288 Musikprofis. They had 288 professionals. Sänger, ja, Leute, die Laute, Harfe, Becken gespielt haben. Singers on different instruments. Und dann nochmal 120 Priester, die Posaunen gespielt haben. 120 priests playing the trumpet. Das waren insgesamt 412 Leute. 412 people. Also das sieht jedes große Konzert heute Abend aus dagegen. Ja? So every concert would be looking pretty weak against that. Er hat einfach nur das Beste für Gott gegeben. He gave the best for God. Ich habe mal versucht auszurechnen, wie viel Dezibel das ungefähr wären. Once I tried to calculate how many decibels that would amount up to. Das ist nur für die Evening Crowd. This is just for the Evening Crowd. Das Problem ist, das ist mit einem Logarithmus zu berechnen. So you need a logarithm to actually calculate this. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. And I forgot how to do that. Aber ich habe ein Internet-Ding gefunden, wo man das ausrechnen kann. But in the Internet I found a program to do. Da konnte man zumindest 30 Instrumente zusammenrechnen. So you could actually add up 30 instruments. Mit den ersten 30 Posaunen bin ich auf ungefähr 115 Dezibel gekommen. 30 trumpets are like 115 decibels. Ist auch egal, wir können uns eh nichts drunter vorstellen, aber ich sag mal mit 400 Musikern. 400 musicians. Das war richtig laut. It's pretty loud. Und richtig gut, weil es sind alles Profis. Professionals. Also David gab das Beste. So David gave his best. Es ist auch die Frage für mich, bin ich bereit, das Beste für Gott zu geben? Am I ready to give my best for God? Ich habe manchmal schon den Spruch gehört, naja, wenn man irgendwas nicht mehr braucht, aber man könnte es ja noch in die Gemeinde geben. Sometimes I heard this saying, if I don't need this anymore, I could give it to the church. Die können immer irgendwas brauchen. They can always use stuff. Ist okay. That's okay. Ich glaube es nicht, dass wie David das gemacht hätte. That's not like the way David did it. Ich komme zum letzten Punkt. And my last point is, David wird öfter bezeichnet als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Often David is referred to as a man after God's heart. David heißt übersetzt der Geliebte, der Liebling. David is translated the loved one. So war wirklich der, den Gott geliebt hat. He was the one God really loved. Aber warum? Warum ist David der Mann nach dem Herzen Gottes? But why is David the man after the heart of the Lord? Vielleicht weil er so talentiert war. Because he was so talented. Er war Musiker, er war ein großer König. Musician, he was a great king. War es das? Was that the reason? Auf der anderen Seite hat David auch oft versagt. On the other hand, he failed often. Er ist sogar zum Mörder geworden letztlich. Actually, lastly, he was a murderer. Also seine Perfektion kann es auch nicht gewesen sein. So his perfection wasn't the reason. Aber ich glaube, eine Sache zeichnet ihn aus. But one thing stands out. Sein Herz ist einfach ungeteilt bei Gott. His heart is undivided with God. Das heißt so in 1. Könige 11, sein Herz war ungeteilt First mit dem Herrn. Kings 11, his heart was undivided with the Lord. Er war verrückt nach Gott. He was crazy about God. Und wenn was schiefgelaufen ist in seinem Leben, and when things went wrong in his life, ist er wieder zu Gott gelaufen. He ran back to God. Das ist was viele andere Könige anders gemacht haben. And that's what was different in the other kings' lives. Die haben auch Mist gebaut. They also made mistakes. Und haben das dann als Grund genommen, sich von Gott abzuwenden. And that was the reason why they actually turned on God. Und gesagt, okay, ach, ich schaffe das sowieso nicht, so zu leben, wie Gott das möchte. I can't live like God wants me to. So lass mal das Ganze. So let's forget about it. Bei David war es anders. Er war wie ein Magnet. Er wird immer wieder hingezogen zu Gott. David was like a magnet. He was drawn to God. Er war verrückt nach Gott. Und ich glaube, he was crazy about God. Das ist sein ganz großes Geheimnis. And that's his great secret. Ich möchte euch zum Schluss eine Liste vorlesen. At the end, I want to read a list. So zum Thema, kann Gott wirklich mich und mein Potenzial gebrauchen? If we think about if God can really use me and my potential. Und du kannst jetzt in der Liste zählen, die ist eigentlich negativ, die Liste. That's a negative list. Du kannst zählen, wie oft David darin vorkommt. You can count how often David is mentioned. Moses hat gestottert. Moses stuttered. Davids Rüstung hat nicht gepasst. David's armor didn't fit. Hosea hat eine Prostituierte geheiratet. Hosea married a prostitute. Amos hatte nur Erfahrungen als ein Feigenbauer. Amos only had an experience as fig tree pruner. Jakob war ein Lügner. Jacob was a liar. David hatte eine Affäre. David had an affair. Salomo hatte viel zu viel Geld. Salomo had too much money. Abraham war zu alt. Abraham was too old. Timotheus hatte Geschwüre. Timothy had ulcers. Josef war ein Quälgeist. Joseph was a nuisance. Paulus war hässlich. Paul was ugly. Petrus war feig. Peter was a coward. Und Lazarus war einfach tot. Lazarus was dead. Johannes war selbstgerecht. John was self-righteous. Jesus war ehrlich gesagt obdachlos. Jesus was homeless. Naomi war eine Witwe. Naomi was a widow. Jonah war ungehorsam. Jonah was disobedient. Miriam war eine Tratschtante. Miriam was a gossip. Gideon und Thomas waren Zweifler. Gideon and Thomas were doubters. Jeremia war schwer selbstmordgefährdet. Jeremiah was suicidal. Elia hatte auch Depressionen. Elijah suffered from depression. Paulus war ein Mörder. Paul was a murderer. So wie Mose. As Moses. Nicht zu vergessen David. Not to mention David. Johannes der Täufer hatte einen komischen Kleidungsgeschmack. John the Baptist dressed funny. Und er aß auch komische Sachen. And he ate weird stuff. Martha war eine Schwarzseherin. Martha was a worrywart. Simson hatte lange Haare. Samson needed a haircut. Noah hatte ein Alkoholproblem. Noah had a drinking problem. Bei Mose brannte schnell die Sicherung durch. Moses had a short fuse. Zachäus war sehr klein. Zachäus was very short. David war nur ein Teenager. David was only a teenager. So war es auch mit Maria. So was Mary. So war es auch mit Daniel. So was Daniel. Und so war es mit vielen anderen. So were many others. Die Gott gebraucht hat. Who were used by God. Also wenn du vom King lernen willst, so if you want to learn from the king, dann denk daran, dass auch wenn du es nicht siehst, Gott sieht dein Potenzial. If you cannot see your potential, God can see it. Wenn du nicht mutig genug bist, if you're not brave enough, dann lerne Vertrauen. Learn to trust. Gib dein Bestes für Gott. Give your best for God. Und wahrscheinlich das Wichtigste. And probably the most important. Sei verrückt nach Gott. Be crazy about God. Ich möchte noch beten. I would like to pray. Vater, ich möchte dir Danke sagen für die Helden, die du uns in der Bibel gibst. Father, I'd like to say thank you about the heroes we read about in the Bible. Dass es keine perfekten Menschen sind. These were not perfect humans. Sondern dass dein Wort einfach ehrlich ist. But your word is honest. Dass du uns wirkliche Menschen vorstellst. These are real people. Die aber mit dir unterwegs waren. Who are walking with you. Danke für das Beispiel von David. Thank you for David's example. Und ich möchte einfach beten, Herr, dass du jeden Einzelnen hier sein Potenzial erkennen lässt. I'd like to pray that you will show each person here their potential. Und uns einfach bereit machst, uns gebrauchen zu lassen von dir. And you prepare us and make us ready to be used by you. Auch als CEG, als Ganzes. As CEG, as a whole church. Dass wir wirklich, ja, uns von dir noch viel mehr gebrauchen lassen. That we learn to be used even more. Und dass du uns einfach auch im Vertrauen zu dir stärkst. That you strengthen our trust in you. Hilf einfach in der kommenden Woche auch. Help us in the upcoming week. Wirklich mit dir da reinzugehen. To walk with you. Dir zu vertrauen. To trust you. Und ja, berühre auch einfach unsere Herzen und mach uns ein Stück mehr verrückt nach dir. And touch our hearts and let us be more crazy about you. Amen. Amen. Du stehst an der Tür und klopfst. Du sehnst dich nach mir. Und ich lade dich ein, dass du kommst in mein Herz. In mein Leben. Danke für ewiges Leben heute. Vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde, meine Fehler. Danke, dass es darauf nicht ankommt, sondern darauf, dass du für mich gestorben bist. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich will von heute ab mit dir leben. In Jesu Namen. Amen.